Vier Ratende machen sich auf. Auf das Abenteuer ihres Lebens. 10 Hinweise. Eine Person. Sie lebt nicht mehr. Ah. Großartig, Philipp. Großartig. Hast du das aus einer Fanta-Werbung rausgeschnitten am Schluss? Nee, es hatte für mich, das muss ich jetzt schon auch mal sagen, also ich finde das toll, dass sich jemand so, also dass du dir die Mühe machst, das hat immer sehr viel kreatives Potenzial und das bewundere ich. Ich finde es auch schön, Dankeschön, dass du sagst, es hat kreatives Potenzial. Ja. Nee, das, ach, er hat sich sehr viel Mühe gegeben. Nein, Potenzial wäre nach wie vor vorhanden. Ich werde wieder missgedeutet. Ich meinte, ich finde es schön. Wir finden es alles schön. Aber es hat halt auch dieses typische, hey Leute, stimmt mit uns fröhlich ein, wir haben jetzt wieder einen Toten für euch. Das war das, was... Das ist aber eine schöne Idee. Auch mal auch nicht schlecht. Ja, muss man gleich mal notieren. Johannes. Philipp, hast du das aufgenommen? Ja, Johannes, für alle Leute, die dich inzwischen sehr lieb gewonnen haben, anhand deiner Stimme und den Beiträgen hier in den Folgen und gerne mehr von dir lesen möchten, wo finden sie dich denn in den sozialen Medien? In den sozialen Medien findet man mich auf Twitter unter @ohneQ und das Q ist der Buchstabe Q, weil sich mein Name ohne Q schreibt. Fantastisch. Dann? Ansonsten nur auf lanoinc.de. Das ist doch ein fantastischer Anlaufpunkt. Dann, wer von euch hat was vorbereitet? Ich. Fantastisch. Ich. Jürgen, dann befeuere uns mit fantastischen 10 Hinweisen. Und ich muss tatsächlich auch noch dazu sagen, ich habe auch noch mehrere von Hörern vorbereitete, Hörerinnen vorbereitete Folgen in meiner Schublade. Nee, stimmt gar nicht, ich habe keine Schublade, auf meinem Schreibtisch. Aber ich möchte auch einfach selber mal wieder den Spaß haben. Deswegen habe ich euch heute was vorbereitet. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass das erste ein absoluter Nicht-Hinweis ist. Erstens, nach mir ist ein Asteroid benannt. Moment, Florian Freistetter. Das wäre jetzt ist er schon tot? Wenn du das jetzt wirklich gelöst hättest, wäre. Was wäre Florian? Was? Für immer verehrt. Freistetter, ist er tot? Nein, ich glaube, als ich zuletzt nachgesehen habe. Okay. Hat er noch gelebt. Dann hier, Moment. Der Stefan andere Raab. Mit den Sternen. Stefan Raab. Nein, den hatten wir doch schon, oder? Nee. Moment. Ranga Yogeshwar. Es gab in der letzten Folge, wer die gehört hat, gab es tatsächlich einen Moment, wo ich gar nicht mehr wusste, um wen es ging, ob wir jetzt wirklich über Stefan Raab noch reden oder über Karl Moik. Man merkt vielleicht an meiner dummen Zwischenfrage irgendwo zwischen Hinweis 8 und 10. Zweitens, ich habe ursprünglich mal Medizin studiert. Auch ein sehr guter Hinweis, ne? Ja. Ich bin ganz stolz. Moment, Astronom, Mediziner. Mhm. Ist quasi ein Astromediziner. Ja, aber das ist ja schon ein bisschen ältere Person dann. Ja. Okay, das ist eine interessante Schlussfolgerung. Ich bringe dir gleich mal Hinweis Nummer 3, da wird es vielleicht zeitlich etwas konkreter. Ich war begeistertes Mitglied im Dangerous Sports Club, einer Vereinigung, die in den späten 1970er Jahren in England den modernen Bungee-Sprung erfand. Ist doch gar nicht so schwer, das Wort. Bungee-Sprung. Sehr gut. Die in den späten 1970er Jahren in England den modernen Bungee-Sprung erfand. So, jetzt. War er da noch dabei oder halt nur die Assoziation, Organisation? Ich bin tatsächlich nicht ganz sicher, ob er wirklich aktiv involviert war, als die den Bungee-Sprung erfunden haben. Aber das war schon in der Zeit, wo er da auch dort unterwegs war. Jetzt wird es noch wilder. Viertens, mein letztes öffentliches in Erscheinung treten war 1989 in einem Musikvideo zu dem Iron Maiden Song Can I Play With Madness? Ich möchte gerne lösen. Hör auf! Ich wusste, dass der Philipp schon wieder viel zu früh mit so seinem Nerd-Fachwissen um die Ecke kommt. Komm, Philipp, was hast du gesagt, Philipp? Du darfst mir aber auch niemand von Monty Python erklären. Es ist Graham Chapman. Ja, es gibt ja nicht so viele, die da schon tot sind. Es ist Graham Chapman. Ja. Und der war als letzter Auftritt war auf einem Iron Maiden Video. Ja, der spielt ja eine Lehre. Genau. Der Graham Chapman ist der den Hauptdarsteller beim Leben des Brian spielt. Und bei Ritter der Kokosnuss. Das war mir auch nicht so klar, ehrlich gesagt. Das habe ich dann erst heute, musste ich lange drüber nachdenken, bis ich es verstanden habe. Aber es ist King Arthur und Brian ist der gleiche Schauspieler. Ja, wobei, ich sag mal, so letzter Auftritt könnte man auch anders interpretieren, weil sie irgendwann später mehrere Auftritte noch hatten. Immer mit so einer Urne dabei, die sich immer so bewegt hat und die immer dann anfangen, ach, jetzt halt deine Klappe. Es gibt so viele schöne so Fakten über ihn und wie später auch mit seinem Andenken umgegangen wird und so. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich gebe euch mal trotzdem noch meine restlichen 6 Hinweise. Fünftens, nicht alles in meiner Autobiografie ist wahr. Kein Wunder, ich habe sie ja noch nicht mal selbst geschrieben. Sie entstand mehr als 20 Jahre nach meinem Tod mit dem passenden Titel Autobiografie eines Lügners. Und das haben die anderen von Monty Python geschrieben, oder? Ich glaube, es hat jemand komplett anderes geschrieben. Ich weiß nicht, Philipp, kennst du das zufällig? Nee. Ich habe mir gedacht, da würde wahrscheinlich Philipp drauf kommen und sagen, ey, ich habe das hier im Schrank stehen. Klang aber sehr spannend. Also es scheint wirklich teils autobiografisch und teils halt frei erfunden. Also noch nicht mal irgendwie beschönigt, sondern teils wirklich komplett hanebüchenfrei erfunden. Geil, das will ich auch. Über dich oder dieses Buch? Ja, über mich natürlich. Ach so. Und wer soll das machen? Von den alles, was langweilig ist, ist mein echtes Leben. Und ich habe mal kurz nachgeguckt. Also hier wird jetzt gelistet, Autoren wären Graham Chapman. Vielleicht ist es auch einfach, dass man sagt, oh, man nimmt Auftrag von ihm. Wahrscheinlich hat er was dazu beigesteuert. Harry Rowold und Douglas Adams. Rowold? Von den Rowolds Rotationsromanen? Ist das der? Harry Rowold ist doch der, der den, der beim Rowold Verlag auch was ja, zu genau. sagen hatte. Den Ro-Ro-Ro. Ja. Steht hätte hier jetzt, zumindest. Aber, hätte ich jetzt auch gedacht. Und Douglas Adams. Den wollte ich eigentlich auch mal nehmen. Der ist auch ein guter Charakter hier. Hat mir auch eine tolle Stimme. Ist leider auch schon von uns gegangen. So ein dramatischer Vielleicht Podcast. Vielleicht ist es auch die deutsche Übersetzung, dass ich jetzt hier falsch nachgucke. Ja, aber ich glaube, dass Douglas Recherche. Adams die deutsche Übersetzung gemacht hat. Nee, das... nee. Also ich habe es auch tatsächlich nicht nachgeschaut. Ich dachte, das wäre nicht von der Crew. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Sechstens. Mein Filmdebüt gab ich 1969 in einer Nebenrolle in The Magic Christian an der Seite von Peter Sellers und Christopher Lee. Das Drehbuch für den Film stammte von Ringo Starr, der Titelsong von Paul McCartney. Das hätte ich jetzt wieder nicht gewusst. Lisa-Lotte Pulver? Nein, es ist nicht Lisa-Lotte Pulver. Ah, oh, verdammt. Erstaunlicherweise. Hatte die was mit Ringo Starr? Das weiß ich doch nicht. Ich habe einfach geguckt, wen ich noch aus der Zeit kenne. Die Marge Simpsons war doch immer scharf auf den Ringo, oder? Ich wusste nicht, dass der irgendwie Drehbücher geschrieben hat. Das auch ein völlig neuer. Vielleicht hat er einen Song geschrieben, der. Nee, da stand explizit tatsächlich Drehbuch. Aber vielleicht war es so ein Musikfilm. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall ein schönes Zitat aus einer Besprechung dieses Films im Evangelischen Filmbeobachter. Demnach ist der Film eine nur in Einzelszenen geglückte Satire auf die Macht des Geldes und britische Eigenarten, insgesamt zu verworren und auch durch die Hauptgestalt und ihre Motive teilweise anfechtbar. Also jetzt, wo du das gerade gesagt hast, hatte ich das, glaube ich, eine Zeit lang im Abo, dieses Magazin. Ich muss mal jetzt echt nachschauen, weil also ein Studienkollege von mir war auch ein extremer Filmnerd. Es war so ein Fall von, ich komme aus dem Dorf in die große, weite Stadt, in Anführungszeichen, Ansbach und lerne endlich Menschen kennen, die ähnliche Hobbys haben wie ich, siehe Filme. Und dann habe ich da quasi mich viel ausgetauscht und der hat mir dieses Magazin empfohlen. Nein, warum? Weil das irgendwie, also ich war komplett, also das war auch nicht so, dass das jetzt mega auf christlich gewertet oder sonst wie war. Ah, das ist bestimmt irgendwie ja, unter Filmkennern so ein Ding, weißt, ja. Dass die sagen, ey, im Schnitt von allen Bewertungen, die es da draußen gibt, ist das Magazin, das am nächsten an der idealen Bewertung dran ist. So, und deswegen lesen das alle Insider, ja, und ansonsten ist es ein großes, gut gehütetes Geheimnis. Nee, das, was ich hatte, hieß Filmdienst und ist von der katholischen Filmkommission herausgegeben worden. Ach, das ist der andere Verein. Der andere Verein. Das, also ich das Konkurrenzblatt. Ich habe auch so meine Erfahrung mit so Film-Nerds, doch. Ich habe mir mal in Ende 2000 oder so, 2005 oder so, habe ich mir eine Stereoanlage gekauft, eigentlich eine Surround-Anlage und die hat extra 2 Bassboxen, weil die Film-Nerds meinten, dass man mit der zweiten Bassbox die Stimmen noch ein bisschen besser unterstützen kann. Nein, das war der Werbespruch von ZDF. Mit der zweiten hört man besser. So, das. Ah. Wer sich erinnert. Siebtens. Das ist aber jetzt schnell geschalten. Ich schrieb und schauspielerte für eine Mockumentary lange, lange bevor es cool war. Im Jahr 1968. Titel How to Irritate People oder auf Deutsch, wie man Leute ärgert. Und da gibt es auch ein paar sehr, sehr schöne Ausschnitte auf YouTube, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen. So ein wunderbarer Sketch, wo sie also Pilot und Co-Pilot im Cockpit sitzen und dann die ganze Zeit, ihnen ist so langweilig. Also sie spielen irgendwie, wie heißt das, wo man draußen was entdecken muss? Ich sehe was, was du nicht siehst. Genau. Und es gibt halt nur Himmel und Wolken. Und weil sie sich so langweilen, fangen sie dann an, Durchsagen zu machen an die Passagiere. Sowas wie, es gibt keinerlei Grund zur Panik. Und das einfach so im Raum stehen lassen und kurz darauf, die Tragflächen stehen nicht in Flammen. Und so oh geht es halt die ganze Zeit. Fantastisch. Fantastisch. 1968 schon so einen feingeistigen Humor. Ich liebe es. Achtens. Für die Rolle meines Lebens überwand ich meine Alkoholsucht. Dafür wurde ich später jedoch kokainabhängig. Exzessives Rauchen brachte mich irgendwann in den Rollstuhl und vermutlich dann auch im Alter von 48 Jahren unter die Erde. Ach, wegen Rauchen, echt? Mhm. Also er hatte Krebs, ja, und Metastasen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der ultimative Grund war, warum er dann so früh gestorben ist, aber ich vermute doch, dass das da zumindest eine Rolle gespielt hat. Okay. Neuntens. Der Verfasser meiner Trauerrede ist der erste Mensch, der im britischen Fernsehen Shit sagte. Ich habe ihm aus dem Jenseits eingeflüstert, er möge doch auch der erste Mensch sein, der auf einer Trauerfeier Fuck sagt. Ja. Und ein Teil eben jener Trauerrede war dann auch, er ist nicht mehr des Lebens beraubt, ruht in Frieden, gab den Löffel ab, ging über den Jordan bis ins Gras, kratzte ab, nahm den letzten Atemzug, ging, um den Hauptabteilungsleiter für leichte Unterhaltung im Himmel zu treffen. Danach sang die Trauergemeinde, always look on the bright side of life. Oh, wie schön. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst. Das ist auch wirklich eine herrliche Vorstellung. Und Hinweis Nummer 10, falls ihr da noch nicht drauf gekommen wärt, Hinweis Nummer 10 ist ein Filmdialog. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Oh, ist doch nur eine Fleischwunde. Oh, it's just a Fleischwunde. Oh, und die Lösung ist, ich war König Artus, ich war Jesus, ich war Graham Chapman. Ja? Über die Szene mit dem Schwarzen Ritter habe ich neulich erst den Wikipedia-Eintrag gelesen. Nein, hör auf, das habe ich jetzt hier noch als Geschichte hinten dranhängen. Okay. Dominik. Ja, Entschuldigung. Du kannst doch nicht jetzt hier einfach meine Story, doch erzählst bitte du. Wenn du es schon gelesen hast. Nein, bitte. Gebührt nein, dir die Erde. Nein, ich weiß es nur noch halb gar. Kinder, auseinander. Ich habe denselben Wikipedia-Artikel gelesen, in demselben Medium entdeckt wahrscheinlich. Und ich habe mir gedacht, scheiße, das ist ein super Aufhänger, um mal eine Folge über einen vom Flying Circus zu machen. Und dann musste ich erstmal nachgoogeln, wer davon überhaupt schon gestorben ist. Und das war dann halt Graham Chapman. Also dann erzähl mal die Geschichte. Ja, also ich habe hier ich wollte das euch eigentlich zu denken, weißt du, so in den Raum werfen und sagen, würde es euch sehr überraschen, wenn ich euch erzähle, dass die Sache mit dem Schwarzen Ritter von einer wahren Begebenheit inspiriert ist. Das allein finde ich schon eine großartige Tatsache. Ich möchte jetzt nicht sagen, es beruht auf wahren Begebenheiten, aber es ist doch zumindest stark inspiriert. Denn angeblich, so geht die Saga, hat John Cleese mal im Englischunterricht von einem Lehrer die Geschichte gehört von einem römischen Ringkämpfer. Der war mal in einen Kampf verwickelt und der Kampf hat so lange gedauert, dass sich die beiden Kontrahenten irgendwann nur noch so wirklich so ganz schlaff in den Armen hingen und keiner eigentlich irgendwie groß mehr was machen konnte. Sie hingen einfach nur noch da und haben sich umarmt, mehr oder weniger. Und irgendwann hat es einer der beiden nicht mehr ausgehalten und hat aufgegeben, ohne aber zu bemerken, dass der Gegner wenige Augenblicke vorher schon gestorben war. Das ist echt und demnach hat der tote Ringkämpfer den Kampf gewonnen, logischerweise, der andere hat ja aufgegeben. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwann mal Jahrhunderte später, Jahrtausende später gar ein fantastischer Sketch in Ritter der Kokosnuss eingebaut wurde. Finde ich super. Es gibt da noch so eine umstrittene Moral von der Geschichte, denn wie nicht nur Johannes weiß, liebe ich ja die Moral von jeder Geschichte. Und der Lehrer hat damals noch gesagt, wenn du niemals aufgibst, kannst du auch nicht verlieren. Das ist absolut richtig. Ah. Das ist schon eine sehr interessante. Doch, wenn man verloren hat, hat man verloren. Du kriegst auf jeden Fall Leben, du kriegst Leben nicht mit, dass du verloren hast. Sagen wir es mal so. Ich sage, es ist eine umstrittene Moral, aber ich finde, wenn man mit sowas im Hintergrund schaut man sich diese Szene irgendwie nochmal ganz anders an, finde ich. Ja. Also Tatsache ist aber leider auch, es handelt sich zumindest hier um eine verzerrte oder falsch wiedergegebene historische Begebenheit, denn wie so oft war die Wahrheit nicht ganz exakt so. Aber es war im Grunde relativ ähnlich. Es war nämlich ein Grieche und der hieß Archion von Phigaleia. Und der hat bei den Olympischen Spielen 664 vor Christus. Also das waren seine dritten Olympischen Spiele. Und dort ist er in einer Disziplin angetreten, die so eine Mischung aus Ringen und Boxen war. Und irgendwann hat sein Gegner ihn in eine Beinschere genommen. Und ganz Kämpfer, wie er war, wollte er nicht aufgeben. Und alles, was er irgendwie noch machen konnte, kurz vor der Ohnmacht, war, dass er mit letzter Kraft seinem Gegner die Fußzehen bricht. Daraufhin hat der Gegner unter Schmerzen aufgegeben und hat aber nicht bemerkt, dass Archion einige Momente vorher schon erstickt war. Und Archion wurde posthum zum Sieger erklärt. Also die Geschichte ist tatsächlich in sehr, sehr ähnlicher Form wahr. Ist schon krass, wie damals er einfach nicht abgepfiffen wurde, bevor jemand verreckt. Naja, ne, bis halt jemand aufgibt, so rum, glaube ich eher. Ich war ganz sagen, er hätte schon die Möglichkeit gehabt. Heutzutage, glaube ich, achtet man da schon drauf, ob Menschen sterben währenddessen. Ja, du, du gibst ja auf, weil du denkst, du hast keine Chance mehr und möchtest noch weiterleben, bevor es vorbei ist. Also ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, oder so eine Mini-Doku gesehen, wie sie in Amerika gerade dabei sind, das Bare-Knuckle-Boxing wieder einzuführen. Also das Boxkämpfe ohne Handschuhe. Die ist echt langweilig, und oder? Das ist echt langweilig. Das ist halt die ist echt langweilig. Widerlich und brutal. Dokumentation anzuschauen. Aber da bin ich mir eben nicht mehr so sicher, ob dies mit dem, oh ja, wir geben auf, bevor einer verletzt ist oder brechen den Kampf ab, bin ich mir nicht sicher, ob das da noch so greift. Ja. Aber weißt du, was greift? Dass ich den schon mal erraten habe. Wen? Nochmal nachgeschaut, in Folge 74 hatten wir ihn schon mal. Also Graham, wer jetzt denkt, oh Mann, das kenne ich doch irgendwo her. Jürgen, du hast das geschafft, was du dir immer gewünscht hast, dass irgendjemand mal, ohne zu merken, einfach eine Figur nochmal erklärt. Aber ich habe auch schön, weil ich habe das, ich habe mich, also ich habe mir noch gedacht, wir hatten doch schon mal jemanden von Monty Python. Entschuldigung. Ich habe mir noch lose gedacht, wir hatten noch mal jemanden von Monty Python, ja, aber ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen. Genau, ich habe nachgeschaut, es war in der Folge 74 mit den Appcoholics. Ey, ich habe nachgeguckt. Ich habe tatsächlich nachgeguckt, das kann nicht sein. Du kannst aber mit STRG und F auch suchen, ne? Nee, ich habe das ausgedruckt und bin das Zeile für Zeile durchgegangen. Ja, das ist halt dumm. Okay, aber was ein schönes Schlusswort. Schön. Ich hätte noch einen spannenden Fakt zum Abschied. Na dann. Ja, das lass uns mal, ob das spannend ist. Und ob es neu ist. Nein. Das lasse ich mir jetzt diese nicht, Frechheiten immer gegenüber. Gegeneinander. Ich habe überhaupt keinen Respekt mehr. Unfassbar. Früher war das anders. Ja, das kenne ich von dir. Also los, schieß los. Wusstet ihr, dass der Schwarze Ritter in Ritter der Kokosnuss, dass er tatsächlich von zwei Schauspielern geschauspielert wurde? Wahrscheinlich eine sehr kleine Person, die dann die abgehackte Version war. Nee. Tatsächlich, die Version mit zwei Beinen ist John Cleese. Die Version mit einem Bein ist ein Einbeiniger, den sie extra dafür angeheuert haben, weil John Cleese nicht gut auf einem Bein stehen kann. Und die Version ohne Beine ist wieder John Cleese. Ach, das ist ja großartig. Nicht sag ich doch, das ist ein spannender Fakt. Auf einem Bein stehen kann, ist auch krass. Aber vor allem, wie geil das eigentlich auch so in deinem Lebenslauf sein muss. So, was haben sie sonst gemacht? Ja, ich war im Fernsehen zu sehen. Als was denn? Ja, der Schwarze Ritter. Was, du warst der Schwarze Ritter? Ja, der mit einem Bein. Ja, also ich meine, die Quelle ist die Kommentarspur auf der DVD von John Cleese selbst. Also ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, dass er deswegen engagiert wurde. Aber ich weiß nicht, ob er da nicht einfach nur einen dummen Witz gemacht hat. Aber Fakt ist, er wurde engagiert. Also es war ein Einbeiniger an der Stelle. Ja, fantastisch. Na großartig. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Zeit. Ciao. Ich geh mich jetzt noch ein bisschen schämen. Ja, mach das. Tschüss. Wir haben dich lieb.